Lektion 2. Zweite Lektion. Hier ist ein Frau. Der Herr Hammer hat ein Frau. Sie ist die Frau Hammer. Hat die ein Frau? Jo, ich habe ein Frau. Was ist ein Frau? Mein Frau ist die Frau, wo ich liebe. Ich bin der Wolf. Und mein Frau ist die Wolfs. Was ist das? Das ist ein Bubchen. Ist der Johann ein Bubchen oder ein Mann? Der Johann ist ein Bubchen. Bist du ein Mann, Rudolf? Nee, Herr Bär. Ich bin kein Mann. Ich bin ein Bubchen. Wo ist die Anna? Die Anna ist hier. Was ist die Anna? Die Anna ist ein Mädchen. Was ist ein Mädchen? Das ist ein Mädchen. Was bist du, Johanna? Ich bin ein Mädchen. Und was bist du, Karl? Ich bin ein Bubchen. Ist der Herr Wolf ein Bubchen? Nee, ein Herr ist ein Mann. Der Herr Wolf ist ein Mann. Er ist alt und hat eine Frau. Ist die Anna nicht ein Mädchen? Doch, die Anna ist ein Mädchen. Was ist das? Ist das nicht auch ein Mädchen? Nee, das ist ein Meere. Ein Mädchen ist klein, ein Meere ist groß. Ein Mann ist groß, ein Bubchen ist klein. Bist du groß, Albert? Nee, Herr Wolf, ich bin klein. Ich bin ein Bubchen. Der Hammer und die Hammersch haben eine Tochter, wo ein Meere ist. Ist das Meere taub? Nee, das Meere ist nicht taub. Das kann euch gut hören. Und die Wolfs? Ist sie klein? Nee, sie ist groß, euch groß. Wo ist das Meere, wo Susanna heißt? Das Susanna ist hier. Ist das Hedwig hier? Nee, das Hedwig ist nicht hier. Sieht der, der Josef? Nee, ich seh der Josef nicht. Ich seh der Willem. Ist der Willem hier? Nee, er ist nicht hier. Wo ist der Willem? Er ist dat. Was ist dat? Dat ist nicht hier. Und hier ist nicht dat. Ist der Alfred hier oder dort? Der Alfred und der Willem sind dat. Lina, bist du hier? Jo, Herr Ochs. Ich bin hier. Kann ich die Peter sehen? Jo, Herr Wolf. Der kennt die Peter sehen. Wo ist die Peter? Sie ist dat. Und wo sind die Anna und die Emma? Sie sind hier. Kannst du nicht sehen? Bist du blind? Oh, nee. Ich bin nicht blind. Ich habe zwei Augen und sie sind auf. Mach die Augen zu. Kannst du sehen? Nee, ich habe die Augen zu. Aber ich mache die Augen auf und kann gut sehen. Ist der Herr Miller blind? Nee, der Herr Miller ist nicht blind. Er hat die Augen zu, aber er ist nicht blind. Ist der Herr Becker jung? Er ist alt, aber er kann gut sehen und gut hören. Emil, hörst du die Augen zu? Nee, ich habe die Augen auf. Kannst du die Susanna sehen? Oh jo, ich kann das Meere, wo Susanna heißt, gut sehen. Sie ist dort. Wo sind die Hammers und das Meere, wo ihre Tochter ist? Die zwei sind hier.